Der Kölnisch Belsatzer veranstaltete ein großes Mahl für seine 1000 Großen und trank in Gegenwart der 1000 Wein. In der Weinlaune nun befahl Belsatzer, die goldenen und silbernen Gefäße, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, herbeizubringen, damit der König und seine Großen, seine Gemahlinnen und Kebsweiber daraus tränkten. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Hauptraume des Gotteshauses zu Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Großen, seine Gemahlinnen und Kebsweiber tranken daraus. Sie tranken den Wein und priesen dabei die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Alsbald aber kamen Finger einer Menschenhand hervor, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Als nun der König die Fingerspitzen der Hand, die da schrieb, gewahrte, erbleichte des Königs Antlitz, und seine Gedanken machten ihn bestürzt, seine Hüftgelenke waren wie auseinander, und seine Knie schlotterten. Mit lautem Rufe befahl der König, die Wahrsager, Chaldäer und Sterndeuter hereinzubringen. Der König hob an und sprach zu den Weisen Babels, wer immer die Schrift da lesen kann und mir zu sagen weiß, was sie bedeutet, soll mit Purpur bekleidet werden, die goldene Kette am Halse tragen und als Dritter im Reiche herrschen. Da traten alle Weisen des Königs ein, aber keiner konnte die Schrift lesen und dem Könige sagen, was sie bedeute. Da wurde der König Belsatzar sehr bestürzt, sein Antlitz erbleichte und seine Großen waren ganz verwirrt. Als nun die Königinmutter von den Reden des Königs und seiner Großen hörte, trat sie in den Speisesaal ein. Die Königin hob an und sprach zu dem König, O König! Mögest du immer da leben! Lass dich durch deine Gedanken nicht bestürzt machen und dein Antlitz erbleiche nicht. Es gibt in deinem Reich einen Mann, der von heiligem göttlichen Geist erfüllt ist und in dem unter der Regierung deines Vaters Erleuchtung, hoher Verstand und eine geradezu göttliche Weisheit erfunden wurde, und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Zauberer, Wahrsager, Chaldäer und Sterndeuter bestellt, dein eigener Vater, o König. Weil ein ausnehmend hoher Geist, Verständnis und Scharfsinn, die Kunst der Traumauslegung, Rätseldeutung und Auflösung von Geheimnissen bei Daniel, den der König Belsatzar benannte, zu finden war. Lass daher nun Daniel rufen, so wird er dir sagen, was es bedeutet. Als nun Daniel zum König hereingeführt worden war, hob der König an und sprach zu Daniel, bist du Daniel, der zu der Schar der jüdischen Gefangenen gehört, die mein königlicher Vater aus Juda weggeführt hat? Ich habe von dir gehört, dass du von göttlichem Geist erfüllt bist und dass Erleuchtung und Scharfsinn und ausnehmende Weisheit in dir erfunden ward. Soeben sind nun die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift da zu lesen und mir zu sagen, was sie bedeutet, aber sie sind nicht imstande, mir zu sagen, was diese Sache bedeutet. Da hörte ich von dir, dass du imstande seist, Deutungen zu geben und Geheimnisse aufzulösen. Nun denn, wenn du imstande bist, die Schrift zu lesen und mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du mit Purpur bekleidet werden, die goldene Kette an deinem Halse tragen und als Dritter im Reiche herrschen. Hierauf entgegnete Daniel dem König, deine Geschenke magst du behalten und deine Gaben einem anderen schenken, doch die Schrift will ich dem Könige lesen und ihm sagen, was sie bedeutet. O König! Der höchste Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, Macht, Ehre und Ruhm verliehen, und infolge der Macht, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Zungen. Er konnte töten, wen er wollte, und das Leben schenken, wem er wollte, er konnte erhöhen, wen er wollte, und erniedrigen, wen er wollte. Als aber sein Herz stolz wurde und sein Geist sich bis zum Übermut verhärtete, wurde er von seinem königlichen Throne gestürzt und seine Hoheit ihm genommen. Er wurde aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen, und sein Verstand wurde dem der Tiere gleich, bei den Wildeseln hauste er, wie den Rindern wurde ihm Grünfutter zur Nahrung gegeben, und vom Tau des Himmels wurde sein Leib benetzt, bis er einsah, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen Macht hat und in dasselbe einsetzen kann, wen er will. Du aber, Belsatzar, sein Sohn, hast dich nicht gedemütigt, obschon du dies alles wusstest, sondern hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, die Gefäße seines Tempels hat man vor dich bringen müssen, damit du mit deinen Großen, deinen Gemahlinnen und Kebsweibern Wein daraus tränkest, und die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, die nicht sehen, noch hören, noch Verstand haben, hast du gepriesen, den Gott aber, in dessen Hand dein Lebensodem steht und von dem dein ganzes Geschick abhängig ist, hast du nicht geehrt. Daraufhin wurden von ihm die Fingerspitzen der Hand gesandt und diese Schriftzüge dort geschrieben. Was aber dort geschrieben steht, ist zu lesen, Mene, Mene, Tekel Afarsin. Die Erklärung der Worte ist folgende, Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezehlt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, Einzahl zu Farsin, bedeutet, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da gab Belsazar Befehl, Daniel mit Purpur zu bekleiden, ihm die goldene Kette um den Hals zu hängen und vor ihm auszurufen, dass er als Dritter über das Reich herrschen solle. In derselben Nacht aber wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet.